Hallo, herzlich willkommen zum Amtcast Episode 796 Strategien und Realität. Ja, interessante Artikel habe ich nur wenige gefunden diese Woche. Dreimal dürft ihr raten, warum. Prime Day. Oh Mann, so schön das hier ist, aber das nervt so. Die ganzen News-Outlets, nur noch Prime Day-Angebote, kaum noch richtige Nachrichten. Naja, und da, das ist so immer der Zeitpunkt, wo ich dann sage, okay, also das wird jetzt wieder eng. Letztlich finde ich wie immer doch ein paar Themen, ja. Und eins davon war zum Beispiel bei The Verge die Erkenntnis, dass man in einer Wearable Hell leben, ja, also das heißt in einer Wearable Hölle, wo man, ich weiß nicht, kann man Wearable überhaupt übersetzen, keine Ahnung, Tragbares, ich weiß nicht, aber eigentlich wäre es das, ja, aber egal. Jedenfalls die vielen Devices wie Smartwatches, Brillen, die ja jetzt rauskommen, Fitness Armbänder und Ringe und was weiß ich alles, was wir uns ja anstecken oder anziehen, um dann eben bestimmte Funktionen damit auszuführen. Sicherlich ist eins von den interessantesten Sachen die das Smartband, ja, zum eben Nutzen bei Sport oder bei, wenn man Übersicht haben möchte über seine Herzfrequenz oder über seinen Gesundheitszustand allgemein. Das sind die Dinger gar nicht so schlecht. Es gibt welche, die sind mehr Spielereien, und es gibt welche, die sind wirklich medizinisch auch schon mit Zertifikaten ausgestattet, sodass man da tatsächlich was davon ableiten kann, erstmal vom Grundsatz her. Ja? Also gar nicht so schlecht. Dann die Brillen, die sind ja auch relativ neu wieder gekommen, ja, die Meta Ray-Ban beispielsweise, jetzt auch mit Display und ähnliches, die man anziehen kann. Und das Problem ist halt, das summiert sich. Ich selbst habe jetzt mittlerweile also immer zwei, ja, wenn man so will, Uhren an. Ja. Manchmal sorgt das noch für, oder hat eigentlich vor einiger Zeit noch für ein paar Blicke gesorgt. Heutzutage, also jetzt fällt mir das nicht mehr auf. Fitbit, ja, Charge 6, aber das ist für mich keine richtige Uhr, also habe ich natürlich auch noch eine Uhr dran, und das heißt, beide Armbänder sind schon belegt, ja, das ist eine lustige Geschichte, ja, aber das, selbst da sieht man in dem kleinen Ausmaß schon, wo das hinführt, ja. Dann, ja, wenn ich noch so eine Meta Ray-Ban Display Brille hätte, ja, okay. Ich meine, es sammelt sich alles an. Ist das schlecht? Ich weiß nicht. Also ich bezeichne das nicht als Hölle, sondern ich bezeichne es einfach als Evolution. Ja, wir statten uns mit neuen Sachen aus, um dann besser oder beruhigter durchs Leben zu gehen. Das ist doch auch okay. Ja, warum nicht? Ob man das braucht? Ja, nein, braucht man nicht unbedingt, denke ich. Ja, also bei vielen wird es auch ohne gehen. Okay, mittlerweile werden sogar solche Bands, so Fitbands beispielsweise, schon von Ärzten empfohlen. Das ist tatsächlich so. Also gerade Leute, die Probleme haben, die kriegen oftmals eine Empfehlung, ja, hol dir eine Apple Watch und hol dir ein Fitnessband. Dann hast du eine grobe Übersicht. Ja. Und wenn sich was verändert, gleich Termin machen, und dann gucken wir genau nach, ob das wirklich notwendig ist, irgendwas zu tun oder nicht. Das finde ich ja ganz okay. Ja. Aber prinzipiell, selbst für die Leute, die das nicht müssen, heißt es ja nicht, dass man es nicht machen möchte oder machen sollte. Wenn man alles nicht machen soll, was man nicht machen muss, dann ist das Leben ziemlich eintönig und spaßbefreit. Okay? Also Spaß oder Humor braucht man auch nicht unbedingt. Ja, geht auch ohne. Ja? Aber ja, so ist es nun mal. Man braucht auch keine Filme zu gucken. Das Einzige, was man im Leben eigentlich braucht, ist zu essen, einen Platz zum Schlafen und Luft zum Atmen. Ja? Mehr eigentlich nicht. Aber das ist nicht das, was man unter einem zivilisierten Leben sich eben vorstellt. Ne? Also von daher, der Verge-Artikel hat tatsächlich einen guten Punkt getroffen, nämlich, dass wir aufpassen müssen, dass wir nicht zu viel Kram anhäufen, den wir jetzt wirklich nicht brauchen. Aber das hat nichts mit Wearables zu tun, das hat auch mit anderen Sachen zu tun, wenn ich mal hier mich umgucke, meine Computersammlung oder sowas, ja, die sich über die Jahre halt angesammelt habe, ist nichts mehr wert, logisch, klar, aber trotzdem stehen hier noch ein paar Geräte rum, ein Laptop, dann wird man für noch nicht mal 10 Euro mehr irgendwo auf dem Krabbeltisch kaufen, ja, nicht mal das, aber da ist halt hier, ne? Und mein Raspberry Pi und mein Mini-PC, ist nicht sehr viel wert, aber die Sachen, die hat man und die sammeln sich halt an. Und für mich ist die Anhäufung von elektronischen Sachen, egal welche Art, ist für mich schon etwas, was aus Kindheitstagen praktiziert wird und von daher ganz normal. Ja. Wenn jetzt jemand sich überrumpelt fühlt dadurch, dass er auf einmal eben sich einen Haufen Gadgets gekauft hat, da ist so ein schönes Bild hier, da hat jemand ein Fitnessband an und drei Smartwatches, ein Apple AirTag mit so speziellen Funktionen, was da jetzt neu rauskam, ja, um den Hals, mehrere Brillen, okay, gut, ich meine, ja, irgendwo muss man auch sagen, vielleicht ist es dann mal gut. Oder man zieht einfach nicht alles an. Ich meine, ich kenne Leute aus früheren Zeiten, ja, die, da gab es noch keine Smartwatches, und die haben trotzdem 20, 30, 40 Uhren daheim und ziehen je nach Lust und Laune halt mal die ein oder andere an. Und so kann man das ja auch mit den Smartwatches machen. Man muss nicht alle auf einmal anziehen. Man könnte wählen, welche man heute mal anzieht. Ne? Manche richten das nach ihren Klamotten. Welche Uhr passt zu den Klamotten? Ja. Und manche einfach so, wie sie gerade lustig sind. Das ist nicht selten. Das wird öfter so gemacht. Genauso wie bei Schmuck ist es ja auch so. Ja. Man hat oftmals Schmuck, ich meine, ich mag Schmuck überhaupt nicht, ich habe überhaupt keinen Schmuck, ja, also nix, aber wenn jemand eine riesige Schmuckschatulle hat, ja, der zieht ja auch nicht alles auf einmal an, ne? Also das kann man schon einschränken und wenn jemand drei verschiedene Brillen hat und vier verschiedene Smartwatches, dann ist man ja nicht dazu gezwungen, das alles zu nutzen, sondern man wählt dann einfach aus, was man heute nutzen möchte. Auch das muss man vielleicht auch lernen. Wenn jemand da schon Angst davor hat, dass er überfrachtet wird mit solchen Sachen oder sich eben anfängt, von seiner Smartwatch gegängelt zu fühlen, ja, da gibt es schon Möglichkeiten. Ne? Ich glaube, das ist auch der Hauptgrund. Man möchte irgendwie alles haben, aber trotzdem will man nicht dadurch eingeschränkt sein. Ja, und da muss man eben auch Entscheidungen treffen. Wer sich zum Beispiel von seiner Smartwatch eine halbe Stunde nerven lässt, weil man sich nicht bewegt hat, ja, diese Funktion kann man auch ausschalten. Man hat sie vielleicht eingeschaltet, weil man gedacht hat, das wäre vielleicht eine ganz gute Idee für die Gesundheit. Okay, aber dann braucht man sich ja auch nicht zu ärgern, wenn das die Uhr genau das macht, was sie ja eigentlich machen soll, ja, nämlich zu sagen, das kommt mal so vor, als wenn man dann etwas nicht haben möchte, weil es einem etwas sagt, was korrekt ist, aber man das nicht hören möchte. Also lehnt man sich dagegen auf. Ja. Es wäre mal so wieder typisch Mensch, ne? Kommt ja vor. Aber dann kann man eben solche Nachrichten abschalten oder muss man nicht in Panik verfallen. Also die Hölle der Wearables sehe ich nicht. Eher das, was man selbst möchte. Und es ist doch super schön, dass es das gibt. Wenn man es möchte, kann man es nehmen. Man muss es nicht kaufen, man kann es aber kaufen. Und wenn man es kauft, dann hat man vielleicht einen Grund dafür gehabt, dass man es sich kauft. Egal, was es ist. Und wenn es nur ist, dass man es hat, dann muss man es aber auch nicht nutzen. Ja? Und wenn man es nutzen will, dann hat man auch einen Grund dafür. Also, ist halt so. Muss man sich keine großen Gedanken drüber machen. Man muss einfach nur akzeptieren, wie es ist. Tja, akzeptieren, wie es ist. Das sollten aber auch Firmen wie Google mal vielleicht praktizieren. Die nämlich immer wieder probieren, Gerichtsurteile durch langjährige Berufungen und so weiter in die Länge zu ziehen und am Schluss dann selbst so ein Urteil, wenn man sieht, es ist unabwendbar, Maßnahmen ergreifen, dass man es doch noch irgendwie anders machen kann. Was ich meine, ist das Problem, was ich letzte Sendung schon deutlich angesprochen habe, mit dem Sideloading beispielsweise. Und wenn man sich das genau anguckt, ist es eigentlich nichts weiter als eine Vorbereitung für das, was Google bald ins Haus steht. Quasi eine neue Möglichkeit, hier mehr Kontrolle zu bekommen über das ganze System. Weil nämlich der schon mehrere US-Gerichte und jetzt auch der Supreme Court Google dazu verdonnert hat, die Play Store Bedingungen deutlich zu ändern. Das alles geht auf einen Rechtsstreit mit Epic zurück. Ja, prinzipiell. Und da tut sich Google eben jetzt massiv wehren dagegen und bereitet eben mit sowas wie eben mit der Kontrolle von Sideloading auch vor, weiterhin die Kontrolle über die Apps zu erhalten, selbst wenn der App Store jetzt geöffnet werden muss. Wenn diese Einschränkung beim Sideloading kommt, hat Google trotzdem die Möglichkeit, alles zu kontrollieren, wer sich nicht registrieren lässt und könnte man auch sagen kontrollieren lässt von Google, der wird auch keine Apps mehr nutzen können, veröffentlichen können, weil die nicht mehr auf den Geräten laufen, so einfach. Ja. Das ist ein Alarmsignal für mich, dass sich hier Google insgeheim meiner Meinung nach auch wehrt gegen ein Urteil, was eben klar vorschreibt, so muss das geändert werden. Und man probiert es jetzt zu umgehen, indem man dann wiederum so eine Registrierpflicht reinmacht. Und im Moment soll das kostenlos sein. Niemand glaubt doch, dass das auch noch in 4-5 Jahren kostenlos sein wird, wenn diese Änderungen vom Play Store eben Pflicht werden. Alternative Play Stores, ja, Möglichkeiten von anderen, die Play Store Abrechnung zu umgehen mit eigenen Bezahlsystemen, ja, das alles ist ja schon klar ein Eingriff. Und Google wird dadurch weniger Geld verdienen. Ich kann schon verstehen, dass sie das nicht gerne sehen. Aber dann auf anderem Wege probieren, das Geld wieder so reinzukriegen, auf Kosten von eigentlich dem Grundsatz von Android, nämlich ein offenes System zu haben, wo man notfalls auch Apps installieren kann, ohne dass irgendjemand sich registrieren muss. Das finde ich absolut fehl am Platz. Und ich sehe aber auch hier kein großer Ansatzpunkt, wie man da zum Beispiel auch gerichtlich vorgehen könnte gegen diese Sideloading-Einschränkung. Ja, das wäre was für den Verbraucherschutz vielleicht, aber ob der sich damit beschäftigt, ich glaube, der hat momentan andere Probleme. Ich weiß nicht genau. Ich kann es nur hoffen, dass hier was passiert. Es sieht nämlich nicht so aus, als ob hier dieser Gerichtsspruch hier sich nochmal wandeln würde. Auch wenn Google immer noch nicht alle Rechtsmittel ausgeschöpft hat gegen das Urteil. Und jetzt soll wohl auch eine Berufung nochmal angestrebt werden. Und das heißt, es bleibt weiter noch in der Schwebe. Und das heißt auch, dass dann möglicherweise auch die Daumenschrauben weiter angezogen werden und die Entwickler vielleicht auch dann dafür bezahlen müssen, sich zu registrieren zu lassen, auch wenn sie nur Sideloading-Apps anbieten wollen. Ein richtiger Wahnsinn. Und wir werden sehen, das wird viele Nutzer, denke ich mal, vor den Kopf stoßen. Aber ich bin auch realistisch, nicht den Massenmarkt, denn für die Leute ist, für die Masse ist Sideloading vollkommen egal. Das müssen wir uns auch vor Augen führen. Also es ist vollkommen egal. Eigentlich sind hier nur noch die Entwickler und die Firmen dazu in der Lage, die davon betroffen sind, hier dagegen was oder hier was Negatives dabei zu sehen und vielleicht genug Macht haben, um da vielleicht noch was zu retten. Ja, denn schließlich geht es auch um alternative App Stores. Wenn die alle bei Google alles registrieren müssen, was bei ihnen veröffentlicht wird, was ist denn dann noch der eigene Hoheitsbereich vom Play Store? Den gibt es ja dann gar nicht mehr. Gut, jedenfalls dementsprechend guckt man natürlich, was könnte man als Alternative nutzen. Ja, und da habe ich mir auch schon so grundsätzliche Strategien schon mal zurechtgelegt. Und je mehr ich darüber nachdenke, sehe ich, dass es da auch Probleme geben wird. Das ist dann die Realität, die eben eintritt, sobald man denkt, man kann sich komplett von etwas lösen, wird man immer schnell feststellen, das ist im Mobilbereich nicht so einfach. Man hat sich an vieles gewöhnt, ich bezahle zum Beispiel mit dem Smartphone und so weiter. Das würde jetzt so nicht mehr funktionieren. Ich habe ja gesagt, wenn ich ein chinesisches Gerät zum Beispiel importiere ohne Google Play Store, dann kann ich auch weiterhin Sideloading-Programme installieren. Das ist kein Problem, auch ohne Google, weil die arbeiten dort in China komplett ohne Google. Kein Problem also. Aber dann gibt es andere Probleme. Keine Banking-Apps. Kein Bezahlen in irgendwelchen Geschäften mit dem Smartphone, das ist nicht mehr möglich. Ja, ob PayPal funktioniert, auch das wird sich zeigen. Und ja, so ist man dann extrem eingeschränkt in den Möglichkeiten, was man dann hat. Im Prinzip holt man sich dann ein Smartphone, das eben die Funktionen, an die man sich gewöhnt hat, nicht mehr kann. Und in der Realität ist das ziemlich happig. Also ich bin ja schon bereit, hier sehr viel Leid zu ertragen, wenn ich mir was vorgenommen habe, aber zum Beispiel eben gerade das Bezahlen mit dem Smartphone, das ist für mich mittlerweile eine Grundfunktion. Und wenn das nicht mehr geht, dann ist ein wichtiger Teil von dem, was ich überhaupt mit dem Smartphone als Vorteil empfinde, ist da weg. Weg. Ja. Genau wie Google Maps beispielsweise. Okay, kann ich noch über einen Browser vielleicht benutzen? Aber navigieren geht dann nicht. Brauche ich also eine alternative Navigations-App? Die ist erfahrungsgemäß so schlecht, dass ich einfach keinen Bock drauf habe. Ja? Also ihr seht, sind so viele Probleme. Ein kleiner Lichtblick gibt es dann aber, denn also Open Source, freie Software, ROMs gibt es nicht so viele. Aber wenn sich dann so ein Institut, kann man sagen, oder Vereinigung, Verein, wie zum Beispiel Free Software Foundation, ja, sich Gedanken macht und eine freie Alternative zu Google plant, mit dem LibrePhone, ja, dann horch ich da zumindest mal auf. Denn immerhin ist dort dann schon mal eine grundsätzliche Community vorhanden, die auch mit denselben Problemen zu kämpfen hat, wie zum Beispiel, ja, hier ist Navigation, ne, ja, und jetzt, und ja, ich möchte bezahlen, und was machen wir nun? Dass es da dann, wenn es Möglichkeiten gibt, dass die dann auch tatsächlich früher oder später eben umgesetzt werden können. Wenn die Open Source Community, die eben für dieses Projekt LibrePhone verantwortlich ist, sich zusammenreißt, ja, und ich beschwöre die Open Source Entwickler, die sich damit beschäftigen, ich beschwöre die, bitte Leute, bitte macht nicht den gleichen Fehler wie immer. Dieses LibrePhone oder was auch immer oder das ROM für ein Phone muss auf Geräten laufen oder das LibrePhone muss ein Gerät sein, das technisch top-notch ist. Es ist unsinnig, wenn man ein Midrange-Gerät oder wenn es ja nur Midrange wäre, noch nicht mal das, ein absolutes Low-End-Gerät nimmt, ja, dort irgendwas draufpackt. Und denkt dann, damit hat man dann den Drops gelutscht. Von wegen. Da hat man dann ein Minimalsystem. Ein Minimalsystem für Freaks. Ja, sorry. Ein Minimalsystem für Technikfans, für Technikfreaks. Ja, und ich bezeichne mich zwar als solcher, als Technikfreak, aber selbst mir ist das zu wenig. Ich will Power. Ich will Leistung. Ich will Sachen machen. Ja, und nicht ein Gerät haben, wo ich sage, okay, seht ihr, das funktioniert. Ich will keine Machbarkeitsstudio. Ich möchte ein Gerät, das ich aktiv nutzen kann. Das heißt für Games, für alles Mögliche, ja, und da brauchst Power, ja, und nicht irgendwie so ein Minimalspargerät. Ich sehe das so oft und alle Projekte scheitern deswegen, weil man eben diese Sachen nicht für die Masse macht, sondern man macht sie für ein paar Open-Source-Fans, ja, die sich freuen, dass etwas geht, aber nicht geeignet ist in irgendeiner Weise für die normale Benutzerschaft. Und deswegen scheitern diese Projekte früher oder später. Ich sage nur, dieses Ubuntu-Phone, was es mal gab, ja, dieses Ubuntu-System für Telefone, ja, gewundert hat es mich nicht, auf wie vielen Geräten war das lauffähig, ja, und welche Geräte gab es da, welche Möglichkeiten hatte man dann da, was mit dem System zu machen, und das ist genau die große Sache. Ich bin Open Source Fan, aber bei mir hört es dort auf, wo die Technik so stark eingeschränkt wird, nur weil es Open Source ist. So funktioniert das nicht. So funktioniert es nicht. Man kann alles mit Open Source machen, es darf aber keine Nachteile zu anderen Systemen haben. Zumindest keine eklatanten. Ja? Und wenn ich dann sehe, dass es hier wunderbare Smartphones gibt, mit denen man vernünftige Fotos machen kann, mit 100 oder 200 Megapixel Auflösung und tolle Linsen und wahnsinnig ausgereifte Hardware, super toll, ja, und dann kriege ich ein irgendein Gerät hingehauen mit 12 Megapixel Kamera eben nicht so optimierte Hardware mit 4 GB RAM, ja, und 64 KB Storage, ja, genau, ne, nee, also 16 GB RAM, 1 TB Storage, ein Prozessor, das einem die Ohren schlackern, ja, das heißt, aktueller, moderner Prozessor, ja, Preis, ich sag's ehrlich, Preis, irrelevant. Wenn es ein Open-Source-Gerät ist, das ist der Bonus von Open-Source. Das ist der Bonus von Open-Source, finde ich. Ja. Da würde ich mehr ausgeben. So, ich würde mir jetzt kein Gerät mehr holen für 1.500 Euro im Android-Bereich. Aber für ein Open-Source-Gerät mit High-End-Specs, absoluten High-End-Specs, 1.500, ja klar, kein Problem, machen wir. Dann hat man was, wo man sagt, okay, das kann ich rechtfertigen. Ja, für so viel Geld. Das kann ich rechtfertigen. Und also da hoffe ich, dass es da diesmal die Open-Source-Entwickler mit diesem Libre-Phone hier nicht an die Wand fahren, wieder mit ihren Spardingern. Und wenn, ja, dann wenn die meinen, okay, aber viele haben das Geld nicht. Ja, okay, es spricht ja nichts dagegen, mehrere Versionen zu machen. Es kann doch auch ein High-End-Gerät geben. Bringt das zuerst raus, schon macht ihr euch euren Namen gleich kaputt. Wenn ihr so ein Low-End-Mistteil rausbringt, ja, dann gucken sich die Leute die Specs an, lachen sich kaputt und das war's dann, Ende. Ja, das ist die Realität. Nein, bringt zuerst das High-End-Gerät raus und dann später, ist schon klar, dass so ein Projekt nicht unendlich viel Kohle hat, und dann später eben auch vielleicht ein Low-End-Gerät, ja, für die Fans. Ja. Okay, also wie auch immer. Ich habe Bedenken mit dem Librophone, wenn es denn rauskommt, dass eben das genau dasselbe Problem hat wie andere Open-Source-Projekte in diesem Bereich auch. Zu wenig Leistung, zu wenige Möglichkeiten, das überhaupt zu nutzen. Und tja, damit wäre dann diese Sache auch schon wieder erledigt. So, Google macht auch noch ein paar Änderungen übrigens am Android Auto. Das ist auch so eine Geschichte. Android Auto, ja, auch hier mit einem Gerät ohne offiziellem Google-System ist natürlich auch Android Auto nicht mehr zu benutzen. Das heißt, selbst euer Auto wird nicht mehr alle gewohnten oder den gewohnten Funktionsumfang haben, wenn ihr eben auf ein Google-Gerät verzichtet. Weil entweder Android Auto oder CarPlay, was anderes gibt's nicht. Ja, so sieht's aus. Und auch das muss man sich dann überlegen. Ihr seht, es ist wirklich, wirklich schon ziemlich heftig. Ich hab als Alternativstrategie übrigens mir auch überlegt, ein billiges Gerät zu holen, ein wirklich billiges Gerät, nur um die Sachen wie zum Beispiel Android Auto bezahlen mit dem Smartphone und so weiter zu machen und ein Zweitgerät, wo ich dann richtig nutzen kann, ja, quasi als Alternative, wo ich dann dort auch meine APKs ohne Google installieren kann und so weiter und so weiter. Das wäre auch noch eine Möglichkeit, aber gut, ich glaube, es wird auch darauf hinauslaufen, dass es zwei Telefone sein werden. Also ich kann mir es ehrlich gesagt sonst nicht vorstellen und eine Lösung wird es auch so nicht geben. Ja. Jedenfalls bei Android Auto hat jetzt Google ein paar Funktionen weggemacht, beziehungsweise eine Funktion weggemacht, und zwar diese Minigames sind weg. Aber keine Panik, es gibt Ersatz dafür. Es wird auch also jetzt größere, richtig gute programmierte Games geben und nicht nur diese HTML5 Based Game Snacks, ja, sondern jetzt eben richtige Software und von daher ist es ja auch gar nicht so schlecht, ne? Zumindest auf den Geräten, wo das eben auch läuft. Also okay, keine Panik, muss man da sagen dazu. Zuerst hat es sich nämlich so gelesen, als ob da eine Funktion ersatzlos gestrichen wird, aber dazu ist es eben nicht. Das ist schon mal gut. Ja, was ich immer noch total bescheuert finde, ist, dass es YouTube nicht auf Android Auto gibt. Und wenn ihr jetzt sagt, ja, ihr sollt schon Videos gucken beim Autofahren, Leute, schaltet mal das Gehirn ein. Ja, Gehirn. Ja? E-Auto beispielsweise. Aber auch trifft auch andere Autos. Man steht manchmal und dann kann man in der Standzeit vielleicht auch mal was machen. Ja. Wenn ich zum Beispiel meinen Kaffee getrunken habe beim ersten Ladestopp und habe keine Lust jetzt wieder, gehe auf die Toilette, komme zurück, brauche noch 10, 15 Minuten, dann will ich was machen. Dann gucke ich YouTube. Dann will ich das aber nicht auf dem Daumenkino machen mit dem Smartphone, sondern will ich das auf meinem schönen großen Screen machen, der im Auto ist. Ansonsten hat das große Screen kaum eine sinnvolle Existenzberechtigung, meiner Meinung nach. Das kann man auch mit kleineren Screens da machen. Ja. Deswegen nervt es so, ja, dass Android Auto da diese Funktion nicht drin hat. Ich meine, Google hat manchmal offenbar so viel Angst, dass sie alle Verantwortung abgeben wollen an die anderen. Denn es gibt Autos, vernünftige Autos, da kann man eben auch Videos und alles gucken. Ja. Da gibt es sogar zwei Screens, einer für den Beifahrer, dass der was gucken kann, sogar während dem Fahren. Ja. Finde ich nämlich auch interessant. Das ist auch ein Problem, wo ich mich auch schon drüber aufgeregt habe, wenn Apps oder sowas eine Erkennung haben, dass man sich schnell fortbewegt. Ja? Dann wird davon ausgegangen, dass man sich mit dem Auto fortbewegt. Ach, hallo? Zug schon mal was gehört? Oder vielleicht ein Beifahrer? Und ich lasse mich ja nicht als Beifahrer einschränken, nur weil ich jetzt da nebendran sitze. Ey, also das sind wirklich Bevormundungen meiner Meinung nach, die sind nicht okay. Ja. Und wenn ich übrigens YouTube während dem Fahren anschalte, heißt es auch noch lange nicht, dass ich da drauf gucke. Manchmal, zum Beispiel wie hier im Podcast, ja, startet man einfach nur etwas, okay, gibt es auch über YouTube Music den Podcast, ganz klar, aber trotzdem, ja, manchmal hört man sich einfach etwas an, auf YouTube auch, ohne jetzt direkt drauf zu gucken. Ja. Würde ich zwar nicht machen, weil die Versuchung eben zu groß ist, drauf zu schauen, aber ich habe genug Standzeit, dass ich mir öfters mal ein Video angucken würde. Ja, so ist es. Und gerade jetzt, wie gesagt, mit den E-Autos ist diese Idee gar nicht so ohne. Und ich bin ja ein Verfechter von dem Japan-Camping-E-System. Ja, also nichts E, also Japan-Camping-System, wenn. Das bedeutet, man fährt irgendwo hin, ja, und dann guckt man sich vielleicht was an, ja, isst was im Auto, breitet sich was zu, dann schläft man die Nacht über dort oder fährt auch wieder weiter und fährt heim oder so. Aber man macht dort was, man hat dann Freizeit, ja. Und da kann man dann auch mal gerne ein YouTube-Video oder ein Amazon Prime oder sonst irgendwas gucken. Viele machen das dann, nehmen eben ihren iPad mit oder so und gucken sich darauf dann eben die Filme an. Aber dass das dann eben nicht im Autodisplay geht, bei E-Autos zum Beispiel, das ist eine Schande. Und dass Android Auto das nicht zulässt, ist noch eine größere Schande. So, die Geocaching-Community, ja, ist bei Android aufgeschlagen, ja, unglaublich. Wie kommt denn das? Das kann ich schon sagen. Das offizielle Android Developers Blog hat jetzt einen Artikel veröffentlicht am 7. Oktober über Geocaching. Wundern tut es mich nicht, denn die Verbindung zwischen den Geocaching-Apps und dem Nutzen von diesem Geocaching ist im Moment oder ist seit Jahren schon so immens, dass man sagen kann, heutzutage sind die meisten Geocacher mit den Smartphones unterwegs. Das war übrigens früher mal sehr, sehr, sehr verpönt. Ja, gibt sogar einen schönen Song darüber von den Dosenfischern. Ja, du und dein Smartphone, ihr seid schuld. Ja, heißt da im Text. Ja, zu den Zeiten hat man eben noch ein dediziertes GPS-Empfangsgerät gehabt, ja, mit installierten Karten, unglaublich schwierig. Ich habe hier auch noch was rumliegen, ein Legend HCX E-Trax von Garmin, ja. Das Ding hat so viel Kohle gekostet, weiß auch nicht mehr, also das war jedenfalls eine Riesenanschaffung. Und ja, was soll ich sagen, heute ist jedes Smartphone eigentlich genauer. Ja, wenn man so will. Ein paar Probleme gibt es als manchmal, aber grundsätzlich ist das heutzutage genauer, so ein Smartphone. Und deswegen wundert es mich nicht, dass das jetzt im Android Developers Blog drin ist. Und übrigens, da werden auch wurden auch die Gründer von geocaching.com, die Hauptanlaufstelle für Geocacher, eben interviewt. Und ich kann es nur empfehlen, lest euch das mal durch. Der Artikel heißt genau Hashtag We Are Play, Meet the Founders of Geocaching, the Digital Treasure Hunt Game with 3.4 Million Caches. Genau, so viel gibt es nämlich schon. Und 25 Jahre gibt es jetzt Geocaching schon. Und Jeremy, Brian und und ein dritter, wer war das nochmal? Ja, der ist immer schön im Hintergrund geblieben. Ne? Jeremy und Brian sind so die schillernden Figuren. Ich weiß es gar nicht, wie der dritte heißt. Aber das sind so die Gurus. Ja. Und ich selbst habe auch schon bei einem Geocaching-Event in Schwerte hier den Jeremy getroffen. Habe auch den Tag abgegrast. Da kriegt man, wenn man die Founders trifft, ja, die haben immer so Tags dabei. Ja. Da habe ich den natürlich auch abgegrast. Ne? Also richtig cool. Habe auch ein Foto mit ihm dann zusammen gemacht. Also ist schon was Schönes gewesen. Und die Jungs sind wirklich gut drauf. Die sind lustig. Und das sieht man auch in dem Video. Okay, es wirkt ein bisschen gekünstelt, weil die haben normalerweise weniger Zeit mittlerweile, um das so zu machen, weil eben auch die ein riesen Business haben, ja, und müssen sich mit vielem Kram rumärgern, mit Bestimmungen und so weiter weltweit. Es ist schon nicht einfach für Geocaching.com, und dennoch ist es immer noch eine Riesensache. Man wird zu Plätzen geführt, die man ohne Geocaching gar nicht gefunden hätte. Und manchmal, ich sag's euch, es gibt so traumhafte Plätze, die sind nirgends eingetragen, auf keiner Map, nirgends. Und dorthin geführt zu werden von jemand, der das mal gefunden hat, platziert dort einen Geocache und dort dann hingeführt zu werden, das ist als fantastisch, wirklich. Müsst euch nur die richtigen Zeiten auswählen, wenn es möglich ist. Ja, nicht so zu den Hauptzeiten, wo alles überlaufen ist. Das macht dann manchmal keinen Spaß. Oder ihr seid einfach ein geselliger Typ und euch macht es gerade dann Spaß, wenn viel los ist. Ja, dann, klar, ist das auch super. Viele haben hier Freunde gefunden fürs Leben beim Geocaching und von daher denke ich, hat es auch so einen Effekt zur Zusammenkunft. Gerade bei diesen Geocaching-Events, die stattfinden, ja, da kommen auch aus weit, weit weg Menschen angereist und da gab es wirklich in der Vergangenheit ganz, ganz tolle Events. Ich war zum Beispiel mal in Luxemburg, in Mainz, in Schwerte, wie gesagt, und also und viel auch hier im Moment, wo war das, in der Vulkaneifel, genau, also so viele tolle Sachen, wobei ich aber weggegangen bin von den Events, ich will lieber in die Natur laufen, wandern und dort dann eben die Geocaches suchen und nicht mehr so viel bei den Events rumhängen, aber ehrlich gesagt, man muss es auch mal gemacht haben. Das hat auch seinen Reiz. Aber ich fand es schön, Android Developers Blog hier, dass die diese Geocaching-Idee da aufgegriffen haben. Richtig cool. So, Nest. Ja, Nest-Hubs. Ich habe es ja schon letzte Woche gesagt. Also Google wird doch nicht so blöd sein. Und tatsächlich jetzt, nachdem sie angekündigt haben, Nest ist tot und Google Home ist die Zukunft, jetzt noch Nest-Geräte rauszubringen. Sie haben es gemacht. Sie haben es gemacht. Ihr seht mich verwundert. Also das ist hier wieder ein neuer Hangouts-Moment. Ich weiß nicht, vor was man Angst hat. Es kommt mir so vor, als ob man Angst vor der eigenen Courage hat hier. Man sagt, okay, ne, Nest ist tot. Hier, ne, Google Home, das ist die Zukunft. So, und dann, aber hier haben wir noch Nest-Geräte neue. Ne? Also für die Leute, die jetzt sagen, oh, Google Home ist kacke, ich will Nest haben. Ne? Ja, okay, ich meine, so Leute gibt es wahrscheinlich. Ne? Genau wie damals bei Hangouts. Ja? Bis zur letzten Sekunde sich gewehrt. Ne? Aber seht ihr, das ist doch nichts. Wenn das so weitergeht, dann wird hier diese ganze Home-Geschichte mit diesen Smart-Home-Devices bei Google genauso ein Fail werden wie bei den Chat-Sachen. Die lernen offenbar einfach nicht. Bei diesen Chat-Geschichten hätten sie sich doch müssen immer überlegen, warum klappt das nicht. Ganz klar, weil man nicht permanent den Chat-Client wechseln kann. Stellt euch mal vor, WhatsApp würde jetzt kommen und sagt, ja, WhatsApp ist jetzt tot. Jetzt kommt, was weiß ich, von mir aus irgendeine andere App, die irgendeinen Fantasienamen hat. Mir fällt jetzt nichts ein, ohne dass ich negativ auf WhatsApp... Egal. Jedenfalls, dann werden die Leute sagen, ich will aber WhatsApp weiter benutzen. Ich will WhatsApp weiter benutzen, nicht diese anderen Dreck-App da. Ne? So heißt es immer. Ihr wisst, ein Neues ist böse bei uns, ja, und gute und das Alte, das ist gut. Ne? Auch wenn es noch so beschissen ist. Sorry, ja, ist so. Aber ja, und das, genau das hat Google mit den Chat-Apps gemacht. Die hätten einfach durchziehen müssen. G-Talk. Ja, nix Hangouts, nix Allo, nix was weiß ich, G-Talk, ausbauen, weitermachen, immer weitermachen, neue Funktionen hinzufügen, propagieren, Werbung machen, dann haut's vielleicht hin, ja, aber nicht, wenn man dann G-Talk weg, jetzt kommen Hangouts weg, jetzt kommt Allo, ja, Hangouts ist noch nicht ganz weg, lassen wir noch so ein bisschen, dann ist Google Meet, ja, aber Hangouts geht auch noch so ein bisschen, ja, so, dann Hangouts weg, jetzt Google Meet. Ach, super. Nein, alles Schrott. So geht das eben nicht. Und genauso wenig wird es auch mit dem Nest-Kram klappen. Es gibt keine klare Strategie und nichts ist schlimmer, als wenn man sich ein Smart-Home-System nimmt, ohne klare Strategie. Und das fängt eben schon daher an, dass das Ding eben jetzt nicht Google Home Speaker heißt, sondern Google Nest Speaker und wird aber eben mit Nest Cam wird mit Google Home betrieben, das ist nicht logisch, das ist unlogisch. Und das wird den Leuten nicht schmecken. Hm. Egal, Google wird es merken. Für mich ist die Google Home Geschichte eh vorbei, soweit. Ich sehe keinen Grund von Amazon Echo, wobei die auch nicht fehlerfrei sind, ja, da umzusteigen. Aber da gibt es wenigstens den Alexa Client. Entschuldigung, wenn jetzt euer Geräte angehen, sorry, ja, also den Alexa Hardware Client, dann gibt es den Alexa Software Client. Und die sind sogar richtig schön kompatibel zueinander. Das heißt, ich kann hier sehen, was habe ich an dem Gerät gemacht, was habe ich am Smartphone gemacht und so weiter und so weiter. Wunderbar, ist schön miteinander vernetzt. Alles klar, so muss es sein. Fertig. Aber nein, okay, gut. Wenn nicht, dann nicht. Gut, dann Samsung Galaxy Tab S11 Ultra Review, das wollte ich euch ans Herz legen bei GSM Arena, so heißt der Artikel auch, Samsung Galaxy Tab S11 Ultra Review. Ja, da werden die, das haben die das jetzt mal genau unter die Lupe genommen, das Gerät. Es ist ja das Top-Gerät von Samsung, erstaunlicherweise nur 256 GB Speicher. Also die Version, die getestet haben, ich glaube, es gibt noch weitere, genau, ja. Es gibt bis 1 Terabyte, 16 GB RAM, das ist dann dieses Topmodell. Preise sind abartig. Was hier allerdings besonders schön ist bei diesem S11 Ultra, dass das mit einem richtig guten Prozessor kommt, nämlich mit einem MediaTek Dimensity 9400 Plus. Ja, die Samsung UI ist drauf und wird auch diesen Prozessor von den Leistungen her wieder verschlechtern, denn die UI ist so ziemlich das Übelste für die Rechenleistung, was ich jemals auf einem Gerät gesehen habe. Trotzdem ist der Prozessor schnell genug, um das gut zu verstecken, dass die AI eben so intensiv ressourcenintensiv ist. Ja, und die anderen Daten lesen sich dann eben gut. Wie gesagt, eben die Ausstattung habe ich von RAM und Speicher habe ich eben schon gesagt. Ja, Android 16 ist natürlich auch drauf. Und auch mit 11.600 mAh Akku Größe okay. 5G gibt es, eSIM, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 und natürlich Samsung DeX, auch Wireless. Also sehr gut, was das betrifft. Und wer sich für sowas interessiert, kann ja dann mal sich das angucken, diesen ausführlichen Test. Da wird auch die Kamera und so weiter getestet, falls das euch auch wichtig ist beim Tablet. Auch das wird getestet. Und wie gesagt, die Preise, also das kleinste Modell kostet 1.139 Euro. Und von daher ist es halt ein sehr teures Gerät, weil mit der Ausstattung ist es, von der Konkurrenz ja schon ziemlich abgehängt. Die Top-Ausstattung, da ist wirklich, also da können die ganz, ganz weit vorne mitmachen. Auf jeden Fall. Nur das kostet dann entsprechend deutlich mehr. Also ich ehrlich gesagt, ich traue mich gar nicht zu gucken, was das kostet. 1 Terabyte mit 16 GB RAM. Aber ja, ein Vermögen wird schon sein. So, dann Gefahr für Xiaomi-Geräte wegen Fake-ROMs. Unglaublich. Das ist wirklich ein Ding offenbar. Ehrlich gesagt, das ging unter meinem Radar durch, ja, dass es tatsächlich Fake-ROMs gibt, die also tatsächlich ausgeliefert werden auf Xiaomi-Geräten, aber nicht offiziell sind. Ja. Und zwar im negativen Sinne auch nicht offiziell. Oftmals ist dort auch Malware mit dabei oder ähnliches. Und wenn nicht, hat man aber hier trotzdem ein Problem. Nämlich jetzt gibt es Updates. Ja. Und ja, wer also jetzt zum Beispiel ein HyperOS drauf hat, ja, und denkt, okay, er kann das neue HyperOS kriegen, HyperOS 3, und das kommt nicht, obwohl das Gerät zum Beispiel draufsteht auf der Liste. dann könnte es daran liegen, dass man einen Fake-ROM hat. Und deswegen wird es da kein Update geben. Es gibt allerdings zum Glück bei fast allen Fällen die Möglichkeit, das Original-ROM dann drauf zu machen, allerdings manuell. Ja. Mehr oder minder schwierig kann das sein. Wer sich da nicht sicher ist, der kann eventuell zum Xiaomi Service Center gehen oder ja, weiß nicht, ob das bei uns hier auch so ein Ding ist. Hab noch keins gesehen. Oder die Hotline mal um Hilfe fragen, ja. Ansonsten kann man diese ROMs eben auch flashen, weil die ja signiert sind. Und dann hat man auf jeden Fall ein stabileres Gerät, ein sichereres Gerät. Aber es ist schon ziemlich bedenklich, dass es solche Fake-ROMs im Umlauf gibt bei den Xiaomi-Geräten. Das ist schon heftig. Und das führt noch zu vielen anderen Problemen. Also wenn ihr ein Problem habt mit dem Handy, ihr kriegt überhaupt null Garantie drauf, wenn ein Fake-ROM drauf ist, logisch, weil das dann keine offizielle Software ist. Ja, oftmals wird übrigens diese Fake-ROMs von den Resellern drauf gemacht. Das heißt, die kommen bei denen an und es wird ein Fake-ROM drauf geflasht. Wow, das ist übelst. Hab nicht gedacht, dass das wirklich ein Problem ist, aber bei den Xiaomi-Geräten zumindest hat es wohl Dimensionen schon erreicht, wo es wirklich nervig werden kann. So, Xiaomi 17-Serie hat auch wieder neue Benchmarks gezeigt. Und der Snapdragon 8 Elite Gen 5 heißt er ja jetzt, der Prozessor, zeigt hier moderate Zugewinne, was Geschwindigkeit betrifft. Ja, würde ich auch so sehen. Aber okay, ich meine, was sollte man erwarten? Keine Ahnung. Ist jedenfalls, also wer denkt, er kriegt hier jetzt das super ultra mega schnelles Gerät, also der wird vielleicht ein bisschen enttäuscht sein. Aber ansonsten ist es halt so, dass der Prozessorsprung vom Snapdragon 8 Elite jetzt zu diesem Snapdragon 8 Elite Gen 5 nicht so hoch ist, wie der Name eben suggeriert. Ja, also das heißt, das ist die erste und das ist jetzt die fünfte Version. Nein, das ist es eben nicht. Und von daher sind die Erwartungen vielleicht auch zu hoch. Es ist schon schneller, also es geht noch in die Richtung, wo ich sage, es ist total okay. Wenn ein neuer Prozessor rauskommt, heißt das nicht, dass jetzt, was es ist, die ganze Welt auf den Kopf gestellt wird dadurch, sondern das ist halt ein Upgrade, ein Wartungsupgrade und es ist ein bisschen schneller. Das ist ja aber schon mal was. Ne? Muss man jetzt nicht unbedingt hier groß also an die große Glocke hängen, dass es jetzt nicht der super ultra Aufschlag ist beim Xiaomi, aber okay. Ne? Also ich will es nur mal gesagt haben, jedenfalls, dass es jetzt nicht ist, dass es ein Hexenwerk ist, der Snapdragon 8 Elite Gen 5, sondern der ist eben ein bisschen schneller. Ja, eben schon angedeutet, mit den Geräten, was ich ja mal gesagt habe, aus China, die man kaufen kann. Und auch ein Xiaomi 17 Pro könnte man ja aus China zum Beispiel jetzt sich besorgen. Es gibt aber eben ein paar Probleme. Ohne Google Play Services habe ich ja schon gesagt, ja, keine Banking-Apps, kein Bezahlen in Geschäften mit dem Smartphone. Aber es gibt noch ein paar andere Sachen. Man muss aufpassen mit den Bändern, die eben hier verwendet werden, mit den Mobilfunkbändern. Das heißt, es werden nicht alle 5G-Bänder zum Beispiel, beziehungsweise LTE-Bänder, genau, bei LTE ist es so, LTE-Bänder benutzt und von daher könnte zum Beispiel das Gerät in wenigen Fällen, muss ich auch dazu sagen, das ist kein großes Problem, aber in wenigen Fällen könnte zum Beispiel das Gerät keinen Empfang haben oder schlechterer Empfang haben, während ein Gerät, das eben für Europa konzipiert ist, tatsächlich ein bestimmtes Band empfangen kann und dadurch besser versorgt wird. Aber ehrlich gesagt, das ist mittlerweile sehr, sehr selten geworden eigentlich. Ja. Ja, das ist also aber eine Sache, die muss man bedenken. Auch, dass es zum Beispiel keine deutsche Sprache gibt. Vor allem nicht beim Xiaomi ROM. Da gibt es Englisch und Chinesisch. Fertig. Ja. Einige chinesische Apps können nicht entfernt werden. Das ist auch bei unseren Sachen so. Da sind ja auch Apps drauf, die eben nicht entfernt werden können. Ja. Und so ist es eben auch bei diesen chinesischen Apps. Die geben manchmal Benachrichtigungen von sich und dann hat man eben so Benachrichtigungen in Mandarin obendrauf. Ne? Das ist halt schlecht. Also das kann nerven. Ansonsten, ja, die Bootloader sind gelockt. Ich habe ja gesagt, wie man die eventuell anloggen kann, aber das zählt eben nicht für die chinesischen Modelle, sondern das zählt nur für die globalen Modelle und die kommen bald. Ja. Ja, so ist es. Aber die globalen Modelle sind ja eben da nicht da, um sich mit denen kann man sich von Google nicht lösen, weil die haben ja die Google Play Services eben vorinstalliert und haben dann eben Vor- und eben auch die Nachteile. Ja. Insgesamt muss man sagen, man muss schon genau wissen, ob man das tun möchte. Ja, also einfach so allen Leuten das zu empfehlen, sich jetzt aus China ein Gerät zu importieren, kann ich nicht. Weil es eben ein paar Sachen gibt, wo vermutlich dann die Enttäuschung früher oder später groß wird. Früher war das kein so großes Problem, da hat man kein NFC bezahlen gebraucht und so weiter und so weiter. Nun konnte man fast alles nutzen. Aber heutzutage ist es schon ein bisschen eingeschränkt. Ja, und Android Auto brauche ich auch nicht zu erwähnen. Die meisten Geräte mit chinesischen ROMs, die gehen eben nicht mit den Android Auto Produkten. Logisch. Und das heißt natürlich auch sowieso, wenn keine Play Services, Google Play Services vorhanden sind. Und von daher ist es eben extrem nervig. Ja. Ansonsten, wenn man weiß, was man tut und mit den Einschränkungen leben kann, dann kann man auch in Zukunft noch ein Gerät haben, das noch APKs dann installieren kann per Sideloading, ohne dass Google hier die Hand im Spiel hat und ohne dass sich jemand bei Google registrieren muss. Aber auch da gebe ich noch zu bedenken, wenn es 2026 tatsächlich so kommt, dass Sideloading in der Art eingeschränkt wird, dann wird es auch auf unserem englischsprachigen Markt oder im europäischen Markt kaum noch Apps geben, die eben darauf abzielen, weil es viel zu wenig Leute geben wird, die jetzt dann hingehen und wenn sie ein chinesisches Gerät kaufen. Also APKs werden verschwinden dann. Sideloading wird verschwinden. Das kann man durchaus sagen, weil die Registrierung sehe ich nicht. Die wichtigsten Apps, warum man die überhaupt eben nicht von Google Play runterlädt, ist, weil man sie nicht dort von dort runterladen kann. Das heißt, der Entwickler hat Gründe, warum er nicht zu Google geht. Ja, will vielleicht nicht, dass seine Daten dort registriert sind oder hat Bedenken, dass die Kunden dadurch eben oder die Nutzer eben dadurch unnötig ausgespioniert werden. Und das alles wäre dann ja auch wieder hinfällig, wenn er sich registrieren muss. Oder er kann sich nicht registrieren, weil zum Beispiel die Software eben nicht geduldet wird von Google. So. Also das alles ist sehr, sehr fraglich und ob es da eine einfache Lösung gibt. Und das ist sehr frustrierend, das muss ich schon sagen. Genau deswegen reite ich so auch auf dem Thema rum. Das wird nicht das letzte Mal sein, da bin ich ziemlich sicher, denn hier müssen wir aufpassen, dass Android nicht komplett vor die Hunde geht für Leute, die wirklich einen freien Software- und Open-Source-Gedanken haben, ja, und das dann auch verbinden mit, ich will nicht nur bei Google registrierte Entwickler nutzen können. Jo, dann gucke ich mal, was gibt es denn hier noch Neues? Sonst, okay. Ja, vielleicht kann ich es kurz ansprechen. Ihr habt schon gemerkt, es gibt so eine Orange-Welle. Das ist mal wieder sowas. Apple bringt ein oranges iPhone raus. Ja, okay, sieht cool aus. Ja, jetzt gibt es von dBrand Folien, alles Mögliche. Und schon wird bei Android Central dann getitelt: Ist Orange jetzt das neue Schwarz? Ja. Also, ich muss schon sagen, es ist wirklich traurig. Da wird Apple benötigt, um so einen Hype, um eine Farbe zu machen. Sind die Leute eigentlich so unkreativ oder unselbstständig, kreativ mit kreativer, dann siehst du das aber unselbstständig, dass man vorgekaut bekommen muss von irgendeinem Trendsetter. Hier, ne? Ihr könnt auch Farben benutzen, ne? Und ja so, was? Echt? Oh, nee. Oh. Also, ich kapier das nicht. Wie viele Jahre sage ich schon, Leute, mehr Farben. Ich möchte Farben haben im Gerät. Farben. Ja, nicht schwarz, grau, weiß. Was ist das? Ja. Früher hat man das mal verteufelt, ja. Alles grau in grau, alles schwarzer Anzug, weißes Hemd, ach Gott. Ja, nein, und jetzt alles schwarz-weiß und grau und so ein paar Pastelltöne noch, das äußerste der Gefühle, und dann trauen sie sich kaum noch. Das sieht man dann da bei den teuren Modellen, ne, so die Top-Modelle, meistens werden da die Farben dann gestrichen, es gibt nur schwarz und grau und weiß, ne. Nur bei den billigeren Modellen, bei den, ne, wo man sagt, ja, Geschäftsleute, ne, die sind da eher dran interessiert als die für die Businessmans, ne, die, ja, also, die können wir nur in schwarz und weiß. Es ist wirklich so traurig, ja. Und jetzt kommt Apple und bringt Orange, und jetzt auf einmal, wow, Orange, wahnsinn cool, super Orange. Ey, wollen die mich verkackeiern? Was ist nur los mit unserer Gesellschaft? Mit den Menschen? Ich werde ja wahnsinnig. Also, eins weiß ich genau, Orange werde ich mir nicht holen. Ja, jetzt erst recht nicht werde ich mir ein oranges Gerät holen, sondern ich will mir andere Farben aussuchen. Ja, knallgrün, Tarnlook, blau, aber hellblau, richtig knallig hellblau, ja. Oder irgendwas. Aber Orange jetzt nicht. Gerade Orange jetzt nicht. Ja. Ich brauche keinen Babysitter, der mir sagt, welche Farbe jetzt cool ist. Ich bestimme, welche Farbe cool ist für mich. Ja. Und das solltet ihr auch. Heieieiei. Da wird alles so propagiert. Be yourself. Und ja, ihr seid Wahnsinn. Ihr seid perfekt und Wahnsinn. Und dann kann man nicht mal eine eigene Farbe wählen, muss die Farbe wählen, die einem vorgekaut wird. Ey, schäbig, alles nur Schall und Rauch dann. Kann ich das sagen? Alles nur Schall und Rauch. Wenn ihr nicht selbst den Mumm habt, eine eigene Farbe rauszuhauen, zu sagen, ey, das ist Farbe, die Farbe gefällt mir, cool, ja, die nehme ich. Und euch nur die Farbe gefällt, weil es jetzt Apple rausgebracht hat, Orange, jetzt ist auf einmal Orange geil. Nein, Orange war nie geil. Seitdem, ihr habt Orange schon immer geil gefunden. Dann, super. Be my guest, ja. Holt euch ein orangenes Telefon. Auch dann auf die Gefahr, dass ihr dann von Leuten wie mir auf der Straße mit einem bemitleidenswerten Sheldon Cooper Lächeln und einem Kopfschütteln, ja, begegnen wird. So. Weil ich weiß ja nicht, dass ihr Orange schon immer geliebt habt. Ja. Für mich seid ihr nur der Mitläufer. Tja, so ist es. Wer sagt, dass ich fair bin? Niemand hat gesagt, dass ich fair bin. Noch nicht mal ich. Pixel 10 hat weiterhin ein Problem mit Display-Bugs. Und Google wollte das eigentlich per Software lösen, ist bisher aber noch nicht gelungen. Und so langsam wird es nervig. Einige Besitzer sind schon ziemlich sauer deswegen. So einfach per Software den Bug zu fixen, war es dann wohl doch nicht. Es bleiben weiterhin Probleme bestehen. Ja. Die Pixel 10 Displays haben Glitches und auch andere Probleme, wie zum Beispiel auch GPU Performance Issues bei Spielen. Wobei, ich habe ja schon gesagt, also ein Pixel-Gerät bei Spielen für High-End-Games kann man ja vergessen, bei diesem schwachen Prozessor. Es ist wirklich ein Drama. Aber dennoch ist es nervig, dass selbst diese Leistungsfähigkeit noch nicht ausgenutzt werden kann durch so einen Bug. Finde ich echt schade. Und wenn dann auch noch die Displays glitschen, dann ist es schon ziemlich nervig. Warum Google das nicht einfach so patchen kann, ja, darüber wird jetzt groß spekuliert. Ich denke, dass es möglicherweise darin liegt, dass es tatsächlich ein Hardware-Problem ist und Google probiert, dieses Hardware-Problem mit Software zu fixen. Das ist nichts Ungewöhnliches, das wird öfters gemacht. Aber es ist natürlich wesentlich schwieriger, als wenn das ein normales Software-Problem ist. Wie gesagt, ich kann es nicht genau sagen, aber das mehrfache Versagen von Fixes, von Patches hinsichtlich diesem Problem deutet eben für mich darauf hin, dass das tatsächlich ein Hardware-Problem ist und jetzt krampfhaft ein Workaround probiert wird, der aber eben nicht in allen Fällen so funktioniert. Und von daher, wird das wohl noch etwas weitergehen. Ich hoffe, dass sie bald eine Lösung finden, weil das Gerät ist ja auch nicht ganz so billig und das sollte es eigentlich auch funktionieren. Gut, weiterhin Signal, ja, die haben natürlich ein Problem. Wenn Sideloading an den Kragen geht, haben die ein doppeltes Problem, nämlich die EU will ja ist ja im Gespräch, ne, die Chat-Kontrolle, und Signal hat schon gesagt, dann ziehen die sich sofort aus Europa zurück. Die werden solche Mechanismen nicht implementieren, um eine Chat-Kontrolle zu realisieren. Dann könnte man die Signal-App natürlich per APK irgendwo runterladen und solange das geht, ist es auch wunderbar. Sollte also diese Sideloading-Funktion eingeschränkt werden, wäre es das. Wir hätten keine Möglichkeit mehr, einen sicheren Messenger zu installieren, denn wenn wirklich eine Chat-Kontrolle eingeführt wird, sind alle Messenger, die sich hier beugen, dieser Chat-Kontrolle, als per se unsicher einzustufen. Definitiv. Und werden auch nicht mehr genutzt werden von mir. Signal hat da ein klarer Standpunkt, aber wie gesagt, das wird nichts nützen, wenn es eben keine Möglichkeit mehr gibt, eine APK unsigniert aus einer Quelle irgendwo zu installieren. So, einmal das. Zweitens, doppelt schade für die Nutzer ist, wenn sie Signal nicht mehr benutzen könnten, denn Signal bereitet sich jetzt schon vor auf die Absicherung gegen Quantencomputer. Das Problem ist ziemlich komplex. Ganz stark vereinfacht ist es so, durch Quantencomputer, wenn die mal richtig funktionieren, und alles deutet darauf hin, dass es vielleicht nicht mehr allzu lange dauert, ja, ein paar Jahre vielleicht noch 10 Jahre, ich weiß nicht, aber wenn die dann richtig funktionieren, dann werden die zu die Erwartung eine extreme Rechenleistung haben. So extrem, dass zum Beispiel das Ausrechnen von Schlüsseln, was vorher hunderte von Jahren gedauert hätte, also nicht möglich war, möglicherweise sogar in Monaten oder in ganz, ganz wenigen Jahren entschlüsselt werden kann, und damit gelten dann herkömmliche Verschlüsselungsverfahren als nicht mehr sicher, weil sie relativ kurzfristig nicht geknackt werden, sondern ausgerechnet werden. Das ist ja der Unterschied. Bisher gibt es keine Möglichkeit, solche Standardschutzsysteme, also auch AES ist sicher genug, ja, definitiv, oder ChaCha, ja, also diese Sachen, die kann man nicht ausrechnen. Da muss man eine Lücke finden mit Tricks und Kniffen, um die Verschlüsselung zu brechen. Aber um was es bei Quantencomputer geht, ist, da muss man nichts brechen, da muss man nichts hacken, man kann die ausrechnen. Ja, also das ist brutal. Dann wären wirklich alle solche Absicherungen für die Katz und alles wäre durchbrochen. Und das wäre schlecht. Und Signal bereitet sich jetzt darauf vor mit einem speziellen Verfahren, das speziell eben solche Quantencomputer aushebeln kann. Das heißt, dass man auch dann eben nicht so einfach den Schlüssel ausrechnen kann, selbst wenn die Rechenleistung vorhanden ist. Man nennt diese Entwicklung Triple Ratchet bei Signal. Und das heißt, es wird ein neues Schlüsselaustauschprotokoll genutzt werden, ja, SPQR, und das soll eben auch die Nachrichten vor Quantencomputer schützen können. Und Signal hat jetzt das Double Ratchet Verfahren und die dritte Komponente eben zum Triple Ratchet wird eben dazu führen, dass selbst die Quantencomputer dann nicht mehr in der Lage sein werden, das zeitnah auszurechnen oder überhaupt, also ja gut, zeitnah muss man sagen, denn alles ist ausrechenbar sozusagen. Es kommt nur eben darauf an, wie hoch der Aufwand ist und ob das dann eben nützlich ist oder nicht. Und wenn man hunderte von Jahren braucht, um Schlüssel auszurechnen, dann ist es klar, dass das nicht sinnvoll ist. Und das braucht man dann erst gar nicht zu probieren, aber eben das wäre ja durch einen Quantencomputer eben bedroht, diese Sicherheit. Und dann muss eben was gemacht werden, dass auch dieses Computer quasi drüber stolpern, trotz der hohen Rechenleistung. Und dann könnte das auch, wenn Quantencomputer dann zur Verfügung stehen, ja, sicher verschlüsselt werden, ohne dass die Quantencomputer die einfach so ausrechnen können, die Verschlüsselung. So, also das ist das und ja, also Signal überlegt und ruht sich nicht aus auf den Lorbeeren, das finde ich auch gut, und versucht immer wieder sicherere Komponenten zu etablieren, damit eben Signal sicher bleibt. Das finde ich ziemlich cool und hoffen wir, dass wir die Signal-App 2026 auch noch benutzen können in Europa. Irgendwie. Okay. Dann komme ich zum Schluss zur App der Woche. Diesmal ist es, ach ja, bitte noch dranbleiben. Ich habe am Schluss nach der App der Woche noch was Wichtiges zu vermelden. Ja, also noch nett, wenn ihr nicht an der App der Woche interessiert seid, noch nett aufhören. Ja, kommt noch was Wichtiges. Aber zuerst mal mache ich es kurz. Diesmal habe ich mir gedacht, okay, also ihr kennt ja die vielen Apps, bei denen man Waifus sammeln muss, ja. Also im Prinzip verpackt in allen möglichen RPG, Trading Card Games oder so, aber immer sind es hübsche Anime-Girls, die man sammeln muss. Ne? Wem das langsam auf den Keks geht, immer, ne? Das Gleiche. Für den habe ich was. Birdkind nennt sich das Ganze. Und da muss man keine Waifus sammeln, sondern Vögel, ganz genau, Vögel, Leute, ja, und zwar so richtig toll gemacht, mit mehr oder minder auch, naja, Lerneffekt, aber keine Angst, das soll nicht jetzt hier eine Lern-App sein, sondern einfach eine Spaß-App für Zeit zu vertreiben, ihr sammelt eben Vögel, ja, und das ist richtig interessant. Echte Vogelarten sind das, die kann man entdecken, man kann sie pflegen, diese Vögel, ja, also aufleveln und so weiter, wie bei den Waifu-Games, ne, und, ja, richtig aufziehen, ja, vom Küken bis zum erwachsenen Vogel. Man kann eben diese verschiedenen Vögel sammeln, ja, und auch Fakten in einem Journal erlangen. Und die sind tatsächlich echt, das ist kein Fantasiegebilde, sondern das ist tatsächlich dann echte Information zu dieser echten Vogelart. Und das finde ich interessant, muss ja nicht immer alles Fantasy sein, kann ja auch mal was Echtes sein. Also wer sich für Vögel interessiert, dem wird das Spiel bestimmt gefallen, ja. Man kann diese dann in so einem Waldrefugium ablegen, ja, und es mit auch zu dekorieren und alles, ja, und dann eben Missionen und Events abschließen, um Belohnungen zu bekommen, ja, und diese Küken und so weiter auch mit Tautropfen zu versorgen, ja, und damit die sich dann entwickeln und so weiter. Das Ganze ist übrigens angelehnt definitiv an dieses Flutter, was auch schon mal App der Woche war, mit den Schmetterlingen. Das ist ein ganz ähnliches Prinzip. Und das kommt auch einfach daher, weil diese Firma auch Flutter gemacht hat. Also Flutter Starlight gibt es ja und auch andere Games, die mit Schmetterlingen zu tun haben. Butterfly Sanctuary beispielsweise. Und jetzt eben Birdkind, wo man dieses Spielprinzip auf Vögel ausgebreitet hat. Und das finde ich natürlich Finde ich noch einen Tacken interessanter als mit diesen Nachtfaltern. Ja, die Nachtfalter, da haben wir sehr wenig Bezug dazu. Ja, viele Leute ekeln sich sogar davor. Aber bei Vögeln sieht es schon anders aus. Da haben wir mehr Bezug dazu. Da gibt es zum Beispiel hier auch Wellensittiche, ganz profane Wellensittiche oder Kanarienvögel. Ja, und ja, selbst da kann man dann schon noch was drauf erfahren. Man kann die heimischen Vögel finden, man kann aber auch ganz exotische Vögel finden. Und deswegen ist es auch ganz, ganz spannend, meiner Meinung nach. Also wenn man so ein Faible für Vögel hat, dann kann man auf jeden Fall das Spiel mal probieren. Ich fand es richtig toll und deswegen wurde es auch diese Woche App der Woche. Birdkind kostenlos im Play Store. Und ich denke, das wird viel Spaß bringen. So, jetzt noch was Wichtiges, und zwar die nächste Sendung. Ab der nächsten Sendung folgen Sondersendungen. Ja, es werden Videos veröffentlicht werden, wenn alles klappt, auf dem YouTube-Channel. Also bitte guckt auch auf den YouTube-Kanal. Es werden nicht nur Kurzvideos gemacht werden, wahrscheinlich wird es auch andere Videos geben. Ich werde so viel Material wie möglich hochladen. Ja, wie viel es wird, das kann ich noch nicht 100% sagen. Die Podcasts werden eben dann auch Sondersendungen, wie gesagt, sein. Also erwartet weniger Themen, vielleicht auch ein bisschen einseitig Themen. Das werdet ihr noch erfahren, wieso das so ist. Ja. Dann, ja, mal gucken, wie ich eben das noch weiter mache. Es wird jedenfalls jede Menge Sondermaterial geben und ich werde auch Sachen posten in der Mastodon-Community. Also haltet bitte alle drei Wege im Auge. Ja, der Podcast auf YouTube wird es unter der Woche, genau wie auf Mastodon, auch unter der Woche einfach vereinzelt Posts geben. Ja, und ich hoffe, das macht euch dann auch Spaß. Es wird sehr interessant werden. Es ist noch ein Geheimnis. Nächste Woche werdet ihr hören, um was es geht. Und ihr könnt schon mal gespannt sein. Ich bin jedenfalls schon absolut gespannt drauf, wie das wird. Mal sehen. Gut, damit sind wir am Ende für diese Woche vom Ancast. Vielen Dank, dass ihr wieder zugehört habt. Ich hoffe, auch diesmal waren ein paar interessante Themen dabei und es hat euch auch wieder Spaß gemacht. Die Community findet ihr unter mastodon.africa/@thenetcast, Hashtag TheNetcast, dort bitte nicht vergessen, oder in der YouTube-Community @TheNetcast. Ja, auch dort werden Kommentare gern gesehen. Ja, und wie gesagt, dort auch auf die Videos aufpassen, die bald kommen. Damit wünsche ich euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss.